Jennys große Geheimnis. Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis, der höchste Beherrscher erscheinet der Welt, der höchste Beherrscher, der höchste Beherrscher erscheinet der Welt. Dies große Geheimnis, der höchste Beherrscher erscheine der Welt, der erscheinet der Welt, erscheinet der Welt, der höchste erscheinet der Welt. Göttliches Manna bestellt, o Wunder, die Keuschheit wird gar nicht beflecken. Wir werden die Schätze des Himmels entdecken, hier wird uns ein göttliches Manna bestellt, o Wunder, die Keuschheit wird gar nicht befleckt. O Wunder, die Keuschheit wird gar nicht befleckt. Dies große Geheimnis. Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis, der höchste Beherrscher erscheinet der Welt, der höchste Beherrscher, der höchste Beherrscher erscheinet der Welt. Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis, der höchste Beherrscher erscheinet der Welt. Yeah. Scheine der Welt, der höchste erscheinet der Welt.